Schiff voll Whisky fuhr übers Meer. Ein dicker Walfisch schwamm hinterher. Der hat's gerochen und glaubt sofort. Bestimmt fällt eine kleine Kiste über Bord. Ein Schiff voll Whisky lief auf ein Riff. Der ganze Whisky lief aus dem Schiff. Der dicke Walfisch hat's gleich entdeckt. Na? So gut hat ihm das Meer vorher noch nie geschmeckt. Er wurde munter, schwamm rauf und runter. Er schoss im Bogen quer durch die Wogen. Es schmeckt ihn prächtig, er schaukelt mächtig und sehr verdächtig. Ein Schiff voll Whisky fuhr übers Meer. Ein dicker Walfisch schwamm hinterher. Ein Schiff voll Whisky war schuld daran, dass er kein Wasser ohne Whisky trinken kann.